Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. President, one second, please. Can you give your face to the camera? Hamed, please. Excuse me. And the back up, please. Gentlemen, for the camera, Hamed. Historical moment for Qatar, historical moment for ICSS. Ein historischer Moment in Doha, der Hauptstadt des Arabischen Emirats Katar. Das International Center for Sport Security, kurz ICSS, unterzeichnet 2012 am Rande seiner Sicherheitskonferenz eine Forschungskooperation mit der Pariser Sorbonne-Universität. Von Katar aus soll in Zukunft die Sicherheit und Integrität großer Sportveranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußballweltmeisterschaften geplant werden. Und dafür braucht man prominente Partner. Auch mit der Weltbank, UNICEF, der Harvard University, dem Deutschen Fußballbund DFB und der Deutschen Fußballliga DFL bestehen Kooperationen. Denn die Sicherheit bei sportlichen Großevents liegt längst auch in den Händen international tätiger Sicherheitsunternehmen. Die Sportschützer. Ein Feature von Benjamin Best. Well, ICSS is an international organization, non-for-profit. It's non-government. Das ICSS ist eine internationale Organisation, gemeinnützig und regierungsunabhängig. It is to enhance the safety and security in the world of sport. Wir wollen den Schutz und die Sicherheit in der Welt des Sports verbessern. Mohamed Hansab, Präsident des Internationalen Zentrums für Sicherheit im Sport und ehemaliger Lieutenant Colonel der katarischen Armee. It is unique and it's based on Qatar. Das Zentrum ist einzigartig und unsere Zentrale liegt in Katar. And we set up the ICSS. It's because of the world need. Wir haben das ICSS gegründet, weil die Welt das braucht. It is related to the need of the people who love the sport. Vor allem die Leute, die den Sport lieben und große Sportereignisse in verschiedenen Teilen der Erde organisieren müssen. But they don't have the knowledge. Und denen dafür die Expertise fehlt. Mohamed Hansab trägt, wie es hier in Katar Brauch ist, das knöchellange blütenweiße Gewand, die Stascha, mit Kragen und Manschetten. Auf dem Kopf die traditionelle Kopfbedeckung. Ein Gutra, ein weißes Tuch mit schwarzer Kordel. Er ist eloquent, hat in Großbritannien die Offiziersschule der Royal Air Force absolviert und ist gleichzeitig auch Präsident der Internationalen Akademie für Sicherheitsstudien in Katar. Stets freundlich beantwortet er die Fragen der Journalisten in Doha. Ma'a 2010 hatte Mohamed Hansab die Idee, eine Organisation zu gründen, die weltweit Sportverbände, Regierungen und Organisationen von Sportgroßveranstaltungen in Sicherheitsfragen, aber auch im Bereich Integrität, also Wettbetrug und Korruptionsvorbeugung, berät. Am Ende des gleichen Jahres, am 2. Dezember 2010, fällt die bis heute sehr umstrittene und unter Korruptionsverdacht stehende Entscheidung zur Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar im Jahre 2022. Ein Zufall? Oder sollte das ICSS die Zweifel an dem noch unerfahrenen WM-Bewerber Katar medienwirksam wettmachen? Mohamed Hansab winkt ab. No, actually, when we thought of setting up the ICSS, it was 1.5 years before knowing that Qatar will win it. Nein, genau genommen haben wir bereits anderthalb Jahre, bevor Katar die WM überhaupt zugesprochen bekommen hat, daran gedacht, das ICSS zu gründen. Das ICSS ist eine nicht nach Profit strebende Organisation. Sie ist unabhängig von der WM 2022. Jeder Veranstalter von Sportgroßveranstaltungen beginnt bei Null und muss das Rad neu erfinden. Mit dem ICSS muss nichts neu erfunden werden, denn das Wissen ist hier vorhanden und wir wollen es teilen. Kein anderes Land der Welt drängt mit so viel Macht auf die sportpolitische Bühne wie Katar. Seit einigen Jahren steht im Emirat das größte und modernste Trainingszentrum der Welt, die Aspire Academy. Die Fußballprofis von Bayern München haben bereits viermal ihr Wintertrainingslager hier aufgeschlagen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 soll weiteres Renommee bringen. Doch bereits im Vorfeld der WM werden massive Menschenrechtsverletzungen auf den Stadionbaustellen bekannt. Mit Hunderten toter Gastarbeiter aus Indien und Nepal, ausbleibenden Löhnen und mangelhafter Versorgung. Nach internationaler Kritik gelobt das katarische WM-Organisationskomitee Besserung. Und von Katar aus soll der Sport vor Sicherheitsbedrohungen und Wettbetrug geschützt werden? Dafür hat Mohammed Hansab ein internationales Expertenteam zusammengestellt. Helmut Spahn, ein ehemaliger Abteilungsleiter des Bundeskriminalamtes, gilt als einer der renommiertesten Sicherheitsexperten im Sport. Seit September 2011 ist er Geschäftsführer des ICSS. Davor war er Sicherheitschef des Deutschen Fußballbundes und auch verantwortlich für die Sicherheit während der WM 2006 in Deutschland. Die grundsätzliche Idee war ja, ein Zentrum zu gründen, das weltweit Informationen und Wissen sammelt im Bereich Sicherheit und Integrität im Sport, nicht nur im Fußball, sondern in allen Sportarten. Es gibt keinen professionellen Austausch von Informationen und das war die grundsätzliche Idee. Das Zentrum für Sicherheit im Sport nutzt erfolgreich eine Lücke im System. Denn bisher gab es keine zentrale Institution, die die Erfahrungen vorangegangener Sportveranstaltungen analysiert und entsprechende Konzepte für zukünftige Events anbietet. Wir sammeln ja keine personenbezogenen Daten, sondern wir sammeln Wissen, wie eine Veranstaltung organisiert ist und ob diese Organisation, dieses Konzept dann in der Umsetzung auch tatsächlich zum Erfolg führte oder ob es irgendwelche Probleme gab, die man vielleicht hätte anders lösen können. Und wenn man das weltweit tut und in allen unterschiedlichen Sportarten, hat man natürlich irgendwann eine Datenbank, wie gesagt keine personenbezogenen Daten, aber Wissen und Lösungsansätze für unterschiedliche Problematiken. 50 hochkarätige Mitarbeiter zählt die mit einer Stiftung vergleichbare Organisation in Katar mittlerweile. Alles Spezialisten in ihrem Bereich, erklärt Helmut Spahn. Von der Gefahrenanalyse über Personalschulung bis hin zur Korruptionsbekämpfung reicht das Angebot des ICSS. Wir beraten zum Beispiel große Verbände, wie wir das zum Beispiel beim Internationalen Eishockeyverband im Bereich Risikomanagement und Krisenkommunikation. Wir waren in Brasilien beim Confed Cup und haben dort ein Security Assessment gemacht. Wir beraten aber auch Stadionbauer im Bereich Infrastruktur, dass diese Stadien dann tatsächlich auch operational sind und dementsprechend funktional und sicher gebaut werden. Natürlich werden wir für bestimmte Leistungen bezahlt, aber entscheidend ist, dass es niemanden gibt, der Geld aus diesem Unternehmen herausziehen kann. Also das heißt, wir reinvestieren alles, unter anderem in unsere Konferenz, in unsere Forschungsarbeiten. Finanziert wird das ICSS zu 100% vom Emir Katars. Eine Einflussnahme bzw. Vorgaben des Emirs streitet Spahn vehement ab. Ganz im Gegenteil, wir haben unsere Sitzungen mit unseren Direktoren zusammen mit unserem Präsidenten und legen unsere strategische Richtung fest. Und da sind wir völlig frei in den Entscheidungen. Wir sind ISO-zertifiziert, es gibt ein Financial Audit, wir haben Quality Management System, wir haben im Prinzip Verfahren implementiert, die das Ganze, was wir tun, dementsprechend auch transparent machen. April 2013. Kurz nach 14.30 Uhr Ortszeit explodieren zwei Bomben kurz vor der Ziellinie des Boston-Marathons. Drei Zuschauer werden durch die Bomben getötet. Weit über 200 werden teilweise so schwer verletzt, dass ihnen mehrere Extremitäten amputiert werden müssen. For terrorism, the biggest threat right now is probably just sort of the lone actor wanting to do something bad to a group of people. Die größte Terrorbedrohung zurzeit ist der sogenannte Einzeltäter, der Menschen Leid zufügen will. Juliette Kayyem, US-Sicherheitsexpertin. Als ehemalige Mitarbeiterin des Ministeriums für Innere Sicherheit der USA war sie zuständig für die Organisation großer Sportveranstaltungen. Sie gibt dieses Interview im März 2013, 4 Wochen vor dem Marathon in Boston. Diese Täter kommen aus dem Nichts und tauchen plötzlich auf. Deshalb ist es die größte Herausforderung, ein Sicherheitssystem zu entwickeln, das Terroristen identifiziert, bevor sie Schaden anrichten können. Beziehungsweise bei einem Anschlag so viele Personen wie möglich schützen zu können. Um Terroristen zu identifizieren, bevor sie Schaden anrichten, müssen bereits im Vorfeld eines Events Bedrohungspotenziale ermittelt werden. Der Kampf gegen den Terror ist auch im Sport angekommen. Das Attentat während der Olympischen Spiele 1972 in München gilt als Stunde Null des internationalen Terrorismus. Mit dem Einzug der Gewalt hat sich auch der Charakter von großen Sportevents grundlegend verändert und den Sicherheitsaufwand enorm erhöht. Ich war 1972 in München im Olympischen Organisationskomitee, aber seither nicht wieder in der Organisation Olympischer Spiele beteiligt. Horst R. Schmidt, langjähriger Fußballfunktionär. Aber ich bin eben seit 1974 bei den World Cups dabei und habe wirklich keinen einzigen versäumt bisher, sodass ich also jetzt mit 2014 Brasilien auf die Nummer 12 zusteuere. Und da kann ich sehr wohl natürlich feststellen, welche Entwicklungen da stattgefunden haben. Und das ist eine ganz andere Welt, die inzwischen dort aufzurufen ist, um eine solche Organisation sicher und auf einem hohen Level auszurichten. Die katastrophal gescheiterte Befreiungsaktion der Geiseln in München mit 17 Toten zeigt, wie völlig unvorbereitet und schlecht ausgebildet die deutschen Sicherheitskräfte waren. Das Versagen der Polizei hatte im September 1972 die Gründung der Spezialeinheit Grenzschutzgruppe 9, besser bekannt als GSG 9, zur Folge. Ja, 1972 war ja aufgrund der schrecklichen Ereignisse bei den Olympischen Spielen die Geburtsstunde zum Beispiel von Spezialeinsatzkommandos. Man hat sicherlich dann eine Entwicklung genommen, die zu einer Professionalisierung in diesem Bereich geführt hat. Vorher gab es keine spezialisierten Sicherheitskräfte für bestimmte Kriminalitätsfelder und für bestimmte Lagefelder. Und das hat sich meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Und leider Gottes ist es oft so, dass es eines sicherheitsrelevanten Ereignisses bedarf, bis man tatsächlich dann in eine Entwicklung hineingeht. Es dauert 24 Jahre, bis die Olympischen Spiele wieder Ziel eines Attentats werden. Wow. 1996 detoniert in Atlanta eine mit Nägeln gefüllte Rohrbombe. 2 Menschen sterben, über 100 Personen werden verletzt. Verübt wird die Tat von einem Aktivisten der Terrororganisation Army of God, einer militanten christlichen Gottesarmee. Es gibt sicher keine hundertprozentige Sicherheit, bei weitem nicht, das wissen wir alle und das wissen sicher auch die Veranstalter selber. Guido Tognoni, langjähriger Direktor beim Weltfußballverband FIFA. Das Problem ist, dass die Veranstalter heute einfach das sogenannte Menschenmögliche unternehmen müssen, um alle Maßnahmen darzulegen, wenn etwas passiert, dass sie sagen können, wir haben das Bestmögliche gemacht, es hat halt einfach nicht gereicht. In diesem dummen Zustand ist ein sehr unbefriedigender Zustand, sind die Veranstalter jetzt geraten. Das heißt, sie müssen Millionen und Millionen aufwenden für eine hypothetische Sicherheit, die es effektiv gar nicht gibt, weil sie können weder eine Marathonstrecke noch ein 100.000 oder ein 80.000er Fußballstadion noch einen Bustransport 100% absichern. Aber man muss eben trotzdem alle Vorkehrungen treffen. Und das ist ein Feld, wo die Organisatoren natürlich nur wenig selbst beitragen können, wo sie hundertprozentig darauf angewiesen sind, dass die Sicherheitsbehörden und die Regierungen entsprechende Vorsorge treffen. Die Tatsache, dass jeder Veranstalter sich durch den größtmöglichen Sicherheitsaufwand absichern möchte, hat zu einem gewaltigen Anstieg der Sicherheitskosten geführt, vor allem bei Olympischen Spielen. In Salt Lake City finden 2002 die ersten Winterspiele nach den Terroranschlägen vom 11. September statt. 325 Millionen US-Dollar kosten die Sicherheitsvorkehrungen. Das Sicherheitskonzept für Athen 2004 verschlingt 1,5 Milliarden Dollar. In Peking 2008 sind es 600 Millionen. London gibt fast 2 Milliarden Dollar aus. Auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar schätzen Experten die Aufwendungen Russlands für die Sicherheit vor und während der Winterspiele in Sotschi. Wir haben auch dahingehend eine Analyse gemacht der vergangenen Veranstaltungen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und haben in der Tat festgestellt, dass sich die Budgets für den Bereich Sicherheit eigentlich immer von Veranstaltung zu Veranstaltung, Großveranstaltung zu Großveranstaltung erhöht haben. Viel wesentlicher ist aber auch, dass einmal festgelegte Budgets, die man in der Planung hatte, eigentlich immer überschritten wurden und zwar wesentlich, 60-70% ebenfalls in diesem Bereich. Ein Beispiel von vielen ist die Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich. So erwarteten die Organisatoren Tausende von Hooligans aus Deutschland, Italien, Polen, der Türkei und Kroatien. Den gewaltbereiten Hooligans stand ein Großaufgebot an Sicherheitskräften gegenüber. In Österreich wurde für alle 27.000 Polizisten im Monat Juni eine Urlaubssperre verhängt. Die Antiterroreinheit Cobra war zudem für Notfälle gerüstet. In der Schweiz wurde die Polizei durch 15.000 Soldaten unterstützt, der größte Militäreinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Trotzdem gab es während des Turniers etliche Schlägereien und Festnahmen, sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Die Sicherheitskosten waren am Ende 6-mal so hoch wie geplant. Am Schluss waren es über 80 Millionen für 16 Spiele. Man hat Drohnen in der Luft herumschwirren lassen. Das war ein absolut sinnloses und bizarres Szenario, das zur Sicherheit eigentlich fast nichts beigetragen hat. Aber man sieht, unter welchem Trauma die Veranstalter leiden, auch die Nation als Veranstalternation. Also da wird natürlich sofort die Politik in die Pflicht genommen. Die müssen unterschreiben, dass man die Sicherheit der Veranstaltung schützt und unterstützt. Und da passieren dann am Schluss absurde Dinge, weil kein Politiker weiß, wie man die Sicherheit einer Sportveranstaltung garantiert. Und er will einfach dann am Schluss nicht schuldig sein, wenn irgendetwas passiert. Auch wenn die Veranstalter von Sportevents für das Sicherheitskonzept verantwortlich sind, das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Die Polizei hat als zentraler Akteur den Auftrag, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Doch seit vielen Jahren kommt es bei der Polizei zu massivem Personalabbau. Laut Gewerkschaft der Polizei sind zurzeit in Deutschland etwa 260.000 Polizisten der Länder und des Bundes im täglichen Einsatz. Im Jahre 2000 waren es noch knapp 274.000. Kann sich der Staat Sicherheit bald nicht mehr leisten? Wir befinden uns am Ende der Fahnenstange, muss ich deutlich sagen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren 2.000 Stellen verloren. Wir machen 2 Millionen Überstunden. Wir bekommen immer mehr Aufgaben dazu. Arnold Plickert, erster Polizeihauptkommissar und Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Alleine der Bereich Computerkriminalität ist so eine Herausforderung und innere Sicherheit kostet Geld. Und hier muss Politik entscheiden zukünftig, was ist mir innere Sicherheit wert? Weitere Kürzungsorgien werden dazu führen, dass wir nicht in der Lage sein werden, die innere Sicherheit komplett zu gewährleisten. Und der Sport muss lernen, dass die Anforderungen an die Sicherheit von außen an den Sport herangetragen werden. Man hat das gesehen jetzt bei diesen tragischen Ereignissen beim Boston-Marathon. Aufgrund der Größe und aufgrund der Wichtigkeit des Ereignisses steigt natürlich auch die Verwundbarkeit dieses Ereignisses und dadurch steigen die Anforderungen an die Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf Sportveranstaltungen. Es gibt nur zwei Alternativen, entweder mehr Personal, was unsere Forderung ist, oder Wegfall von Aufgaben. Wenn das nicht geschieht, wird sich die Polizei aus gewissen Bereichen zurückziehen müssen. Und wenn wir gewisse Bereiche abgeben, dann ist das natürlich ein Bereich, wo private Sicherheitsdienste drauf warten. Die WM 2006 gilt bis heute als Vorzeigeveranstaltung, was das Sicherheitskonzept und die Ausführung betrifft. 40 Millionen Euro hat das Organisationskomitee ausgegeben. Zum Vergleich, bei der WM in Südafrika waren es über 100 Millionen Euro. Natürlich waren in Deutschland viele Strukturen bereits vorhanden. Auch wenn die Zahl der Polizisten zurückgeht, ist das Sicherheitsniveau in Deutschland deutlich höher als etwa in Südafrika oder Brasilien. Vor allem die Zusammenarbeit zwischen Polizei und privaten Sicherheitsunternehmen hat im Sommer 2006 gut funktioniert. Harald Spahn war als Mitglied des deutschen WM-Organisationskomitees verantwortlich für das Sicherheitskonzept. Wir waren zuständig für die Sicherheit innerhalb der Stadien, innerhalb der Trainingscamps, der Hotels, der Trainingsplätze. Dafür haben wir privaten Sicherheits- und Ordnungsdienst verpflichtet, ausgebildet und geschult, auch in Teilbereichen. Und das Ganze muss natürlich verzahnt werden mit den Sicherheitsmaßnahmen des Staates, eben der Polizei. Aufgrund meiner vorherigen beruflichen Verwendung als Polizeibeamter war natürlich sicherlich die Zusammenarbeit auch ein Stück weit leichter, weil man kannte sich untereinander. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass Polizei immer in unsere Konzepte eingebunden war und wir auch immer auf der anderen Seite in die Konzepte der Polizei, sodass wir zum Schluss tatsächlich ein nationales Sicherheitskonzept erarbeiten konnten, wo auch die Maßnahmen des lokalen Organisationskomitees Bestandteil waren. Und das war meiner Meinung nach der wesentliche Beitrag zum Gelingen der WM. Die Globalisierung hat auch das globale Gefahrenpotenzial erhöht. Die Folge? Eine wachsende Zahl privater Sicherheitsunternehmen im Sport hat sich auf genau diese Bereiche spezialisiert. Das ist ein neuer Markt, der in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist und noch weiter wachsen wird. Diese privaten Sicherheitsfirmen hat es ja früher überhaupt noch nicht gegeben. Da hat man Leute gehabt, die sind abends um die Häuser gestrichen und haben aufgepasst, dass es keine Einbrüche gab. Aber das weitflächige, auch gemeinwirtschaftliche Aufgaben an private Sicherheitsfirmen übergeben werden, das hat es früher nicht gegeben. Die Aufgaben der privaten Sicherheitsbranche sind vielfältig. Zum Angebot der Unternehmen gehören Dienstleistungen wie der Wach- und Objektschutz. Aber auch Sicherungstechnik, zum Beispiel Kameras zur Videoüberwachung, sind Teil des Portfolios. Ebenso sind Detekteien und Sicherheitsberatungsfirmen auf dem Markt aktiv. Insgesamt arbeiten in Deutschland etwa 250.000 Menschen in der Sicherheitsbranche. Laut dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft wurden mit Dienstleistungen und Sicherheitstechnik im vergangenen Jahr 12 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Geschützt werden Flughäfen, Industrieanlagen und Veranstaltungen. Natürlich auch Sportveranstaltungen, etwa durch Einlasskontrollen oder Bewachung des Stadioninnenraums bei Spielen der Fußball-Bundesliga. Der Umsatz privater Sicherheitsunternehmen ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen. Doch wie ist dieser Zuwachs möglich? Verabschiedet sich der Staat sukzessive von seiner ureigenen Aufgabe, dem Schutz seiner Bürger? Die staatlichen Behörden sind natürlich in ein Geflecht von rechtlichen Grundlagen gefangen. Dr. Harald Olschock, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen. Jedes Land hat in Deutschland ja ein eigenes Polizeigesetz oder in Hessen ist es ein Ordnungs- und Polizeigesetz, wo auch ganz klar definiert ist, welche Aufgaben damit verbunden sind. Sie haben beamtenrechtlichen Vorgaben, sie haben Arbeitszeitgrundlagen und viele andere Restriktionen mehr. Das ist natürlich ein Aspekt, der häufig ja in der Zusammenarbeit bei großen Bedrohungslagen ja nicht förderlich ist. Und es sind natürlich vielfältige Schutzbedürfnisse, die heute anfallen in einer modernen Gesellschaft und dafür sind private Sicherheitsunternehmen notwendig. Für mich stellt sich die Frage nicht Polizei versus Sicherheitsdienst. Ich glaube, beide haben ihre Berechtigung im Bereich des Sicherheitsgeschäftes. Bloß, man muss ganz klar differenzieren. Gewaltmonopol des Staates kann nur die Polizei haben. Und auch was Eingriff in Grundrechte betrifft, kann nur Sache der Polizei auch weiter bleiben, weil das ist ein ganz massiver Eingriff. Und den mache ich nicht mal so eben mit einem dreiwöchigen, vierwöchigen Lehrgang bei irgendwelchen anderen Instituten. Doch Sicherheit umfasst nicht nur das Personal vor Ort, sondern auch die Infrastruktur der Events. Jörg Dreger, Chef der gleichnamigen Dreger Group mit Sitz in Frankfurt, bietet Sicherheitsdienstleistungen auf einem hochkomplexen Markt an, der IT-Branche, also Informations- und Datenverarbeitung. Dazu gehört das Internet, Hard- und Software, Bereiche, die unser Leben immer stärker bestimmen. Auch den Sport hat Jörg Dreger als Geschäftsfeld für seine Firma entdeckt. Besonders die elektronischen und technischen Einrichtungen der modernen Stadien. Ich sehe das Ganze als einen Wachstumsmarkt. Aufgrund dessen, dass die möglichen Anschlagsziele sehr kleinteilig sind. Wir nehmen dort Aufgaben, dass wir ganzheitlich beraten von der Struktur des Stadions, also wenn man Möglichkeit hat, noch auf den Bau Einfluss zu nehmen, dass man schaut, welche Materialien man dort verwendet, wie man die einzelnen elektronischen Komponenten aufeinander abstimmt. Insofern ist der elektronische Angriff ein sehr hoher Gefahrenfaktor, der oftmals nicht bedacht wird. Und die Problematik ist noch, dass unterschiedliche Unternehmen für unterschiedliche Bereiche verantwortlich sind. Catering, der normale Sicherheitsbetrieb, der Parkplatzbetrieb, die Polizei, sind unterschiedliche Akteure dort drin. Da gibt es zwar ein Zentrum normalerweise, aber nichtsdestotrotz, die Frage ist, wie fließen die Daten zusammen und wie kann man welchen Teil davon abschalten und wer kann dann noch irgendwo reagieren? Aktuell arbeitet die Dräger Group an Sicherheitskonzepten für zwei Stadien der Fußball-WM 2018 in Russland. Um die Welt von ihrem Zentrum als Anlaufstelle für Sicherheitsfragen zu überzeugen, veranstaltet das ICSS seit 2011 jährlich eine große Konferenz. Dort wird deutlich, wohin sich die private Sicherheitsbranche im Sport entwickelt hat. Zwischen vielen Sportfunktionären treffen wir ehemalige Polizisten, sogar ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, die jetzt vor allem Beratungen zum Thema Sicherheit anbieten. Hochdekorierte Geheimdienstmitarbeiter haben offensichtlich den Antiterrorkampf im Sport für sich entdeckt. Strategic Intelligence nennen sich diese privaten Sicherheitsberatungsfirmen. Im Englischen steht das Wort Intelligence für geheimdienstliche Tätigkeiten. Wir wollen mehr wissen über diese Art der Beratungsfirmen und treffen einen Mitarbeiter eines staatlichen Geheimdienstes. Zu seiner eigenen Sicherheit möchte er anonym bleiben. Doch er gewährt Einblicke in eine weitgehend abgeschottete Welt. Er hat sowohl in Deutschland als auch im Ausland gearbeitet. Wir sprechen jetzt vom nachrichtendienstlichen Bereich. Das bedeutet den privaten nachrichtendienstlichen Bereich. Privatfirmen, die nachrichtendienstlich arbeiten. Informationen sammeln für Wirtschaftskonzerne, Investoren oder Veranstalter von Großveranstaltungen. Und im staatlichen Bereich sprechen wir von genau der gleichen Arbeit, aber dort ist der Staat der Kunde. In einem Bereich geht es um privatwirtschaftliche Interessen und im anderen geht es um staatliche Interessen. Wenn in Deutschland die Nachrichtendienste dem Staat unterstehen, wieso dürfen dann private Unternehmen ebenfalls nachrichtendienstlich arbeiten? Nachrichtendienstlich bedeutet nicht von vornherein, dass man jemandem eine Wanze unter dem Bett installiert, sondern das bedeutet hauptsächlich, dass man eine unendliche Zahl von Quellen, Zeitungen, Internet, Blogs studiert und daraus dann Informationen generiert. Das ist eigentlich die hauptsächliche Arbeit, die Nachrichtendienste sowohl im staatlichen als auch im privaten Bereich tun. Weltweit hat sich der Umsatz des Sicherheitsmarkts nach Angaben der Europäischen Union in den vergangenen 10 Jahren von etwa 10 Milliarden auf rund 100 Milliarden Euro verzehnfacht. Davon entfallen etwa 25 bis 30 Milliarden Euro auf die Länder der EU. Und das, obwohl jeder weiß, dass es keinen 100-prozentigen Schutz gibt. Und gerade deshalb boomt das Geschäft mit der Angst. Doch sind die gewaltigen Kosten auch immer gerechtfertigt? Und inwiefern profitiert die private Sicherheitsbranche von einer ständig latenten Terrorgefahr? Wie schätzt unser anonymer Insider die Gefahrenlage bei Sportveranstaltungen ein? Man muss unterscheiden zwischen den Olympischen Spielen und einem normalen Fußballspiel. Es gibt unterschiedliche Bedrohungsszenarien, die von vornherein aufgebaut werden, um sich dann darauf entsprechend einstellen zu können. Es ist auch politisch ein großer Unterschied. Die russische Regierung zum Beispiel machte gerade jetzt zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi großen Druck, weil es eine günstige Gelegenheit war, ähnlich wie damals die chinesische Regierung während der Olympischen Spiele 2008 in Peking, politische Gegner zu malträtieren durch eine angebliche Bedrohungslage. Da geht es ausschließlich um innere politische Interessen. Insofern muss man das immer mit Vorsicht genießen. Und das heißt, dass Firmen, die für die Sicherheit von solchen Veranstaltungen die Verträge bekommen, natürlich ein Interesse daran haben, dass die Bedrohungslage besonders groß aufgebauscht wird. Und dass bei den harmlosesten Dingen Bedrohungsszenarien aufgebaut werden, weil damit natürlich Geld verdient wird. Würde eine Firma, die ein Stadion bewacht, sagen, etwa bei der WM in Russland oder in Brasilien, die Gefahr ist sehr gering, es wird so gut wie nichts passieren, davon können wir ausgehen. Dann würde natürlich auch der Kunde sagen, dann brauchen wir auch nicht so viel zu bezahlen. Dann brauchen wir sie vielleicht gar nicht. Sprechen Sie von Bedrohungsszenarien, die es gar nicht gibt? Nehmen wir zum Beispiel Brasilien. Zuschauer, die zur WM nach Brasilien wollen, denen kann man immer Angst mit den Drogenkartellen machen. Natürlich stockt der Veranstalter dann sein Sicherheitsbudget auf, weil er keine leeren Stadien haben möchte. Oder was auch immer gut läuft, ist im IT-Bereich, dass eben Ängste geschürt werden und dass empfohlen wird, die Sicherheitsstandards besonders hoch zu machen. Anstatt dass man den Leuten 5, 6 Faustregeln an die Hand gibt und sagt, verhaltet euch so und so, dann müsst ihr auch nichts befürchten. Daran besteht natürlich kein Interesse, weil an besonders vielen Sicherheitsvorkehrungen die Branche natürlich auch verdient. Erfundene Sicherheitsrisiken, um die Preise künstlich hochzutreiben? Wie schwierig die Kontrolle privater Sicherheitsberatungsfirmen ist, beweist der Fall der Prevent AG. In ganz Deutschland werden Firmenräume von Prevent und wie hier in Hamburg auch von einer Partnerfirma durchsucht. Für die Hamburger Staatsanwaltschaft stehen die Unternehmen im Verdacht, dem ehemaligen Chef der HSH-Filiale in New York kinderpornografisches Material untergeschoben zu haben. Der Mann wurde wegen dieser vermeintlichen Beweise vor mehr als einem Jahr entlassen. New Yorker Ermittler sehen ihn als Opfer. Noch gestern hatte der Chef von Prevent, Peter Wiedemann, im NDR jede Beteiligung abgestritten. Die Prevent AG galt lange Jahre als professionelles, privates deutsches Sicherheitsunternehmen. In der Führungsetage saßen zahlreiche ehemalige hochrangige Polizisten, mehrere Chefs deutscher Landeskriminalämter, aber auch Politiker, wie zum Beispiel der ehemalige Hamburger Innensenator Udo Nagel. Bevor Nagel in die Politik ging, war er Polizeipräsident in Hamburg. Im Beirat der Prevent AG saß August Hanning, der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes. Das Sicherheitsunternehmen genoss einen hervorragenden Ruf, bis zum Skandal um die HSH Nordbank. Der Stern berichtete im Dezember 2010 von einem Mitarbeiter der Prevent AG, der gegenüber Anwälten und zwei Aufsichtsräten der HSH Nordbank eingeräumt haben soll, das Büro eines unliebsamen Mitarbeiters der Bank verwanzt zu haben. Später bestritt er alles an Eidesstatt. Auch die Prevent AG bestritt stets Vorwürfe, dass Mitarbeiter an rechtswidrigen Aktionen teilgenommen hätten. Doch der Ruf war ruiniert und Prevent ging pleite. Auf Anfrage bestätigt die Staatsanwaltschaft Hamburg, dass die Ermittlungen im Fall der Prevent AG immer noch andauern. Es gibt natürlich Private, die auch illegale Methoden zum Einsatz bringen. Die sind in manchen Ländern zulässig, also nicht illegal. Aber in Deutschland ist es natürlich illegal, bestimmte Eingriffe in die Privatsphäre der Leute vorzunehmen. Es kommt aber immer wieder vor, dass bestimmte Mittel zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel, dass Wanzen installiert werden oder GPS-Peilsender an Autos angebracht werden. Das wird manchmal auch entdeckt von den Betroffenen und dann auch nach außen kommuniziert. Natürlich schädigt dann so ein Skandal, wie er hier stattgefunden hat, natürlich erstmal das Ansehen der Unternehmen insgesamt. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht, dass hier der ein oder andere, um vielleicht eine schnelle Euro zu verdienen, manchmal auch Methoden anwendet, die einfach illegal sind. Räumt selbst Dr. Harald Olschok, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen, ein. Vor der Pleite versuchte die Prevent AG auch im lukrativen Sportbusiness Fuß zu fassen. Genauer gesagt im Fußball. Der Name des Projekts: Offside. Vertragsgegenstand sollte die forensische Unterstützung, also die Analyse und Auswertung der Spuren zur Aufklärung von Wettbetrug für den Europäischen Fußballverband UEFA sein. 6 bis 8 Wochen sollte die Untersuchung dauern. Kostenpunkt 2.400 Euro pro Mitarbeiter und Tag, zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Trotz mehrerer Treffen kommt es zu keinem Vertragsabschluss. Letztendlich überwiegt bei der UEFA die Skepsis, ob die Prevent AG wirklich das Versprochene einhalten kann. Die Firmen, die in Deutschland arbeiten, unterliegen der deutschen Rechtsprechung und insofern unterliegen sie der gleichen Kontrolle wie jede andere Firma, die in Deutschland tätig ist. Das heißt, dem Gewerbeamt und der Polizei. Da ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber die Frage ist vielmehr, kann man die überhaupt kontrollieren? Das ist sehr fraglich, weil viele dieser Firmen sehr autark arbeiten. Sie müssen keine Auskunft geben über ihre Kunden oder zu ihren strukturellen Gegebenheiten. Etliche dieser Firmen haben ihren Rechtssitz im Ausland. Das heißt, es gibt bestimmte Firmen, die ganz offen dem Kunden sagen, bestimmte Aufträge werden wir in Deutschland nicht annehmen. Die leiten wir weiter an Büros, die wir im Ausland haben. Und dort wird das dann gehandhabt. Und noch ein Fall hat für Schlagzeilen gesorgt. Dabei ging es um die umstrittene Vergabe der WM 2022 an Katar. Es ging darum, dass im Vorfeld viele Gerüchte kursiert sind über mögliche Koalitionen von Spanien und Katar. Das heißt, dass die sich verabredet hätten, sich gegenseitig Stimmen zu sichern. Jean-François Tanda, Journalist und Jurist aus der Schweiz. In diesem Zusammenhang war einer, der diese Gerüchte kolportiert hat, war Michel Zenrufinen, ein ehemaliger FIFA-Funktionär. Katar hat ihn daraufhin von Kroll screenen lassen. Das heißt, Kroll wurde auf Zenrufinen angesetzt. Es ging darum, seine Glaubwürdigkeit abzuklären und seinen Hintergrund abzuklären, um ihn eben im besten Fall diskreditieren zu können. Im November 2010, knapp einen Monat vor der WM-Vergabe, veröffentlicht der Schweizer Journalist Jean-François Tanda geheime Dokumente, die eine Zusammenarbeit zwischen dem katarischen WM-Organisationskomitee und der US-amerikanischen Sicherheitsfirma Kroll offenlegen. Der Auftrag Katars an das Sicherheitsunternehmen ist klar. Laut der Unterlagen handelt es sich um eine tiefgehende Recherche zu Hintergrund, Aktivitäten und Reputation des Ex-FIFA-Generalsekretärs Michel Zenrufinen. Dieser wurde von englischen Journalisten der Sunday Times mit versteckter Kamera dabei gefilmt, wie er über eine angeblich unerlaubte Abmachung zwischen Katar und Spanien erzählte. Ziel des katarischen Organisationskomitees war es offenbar, durch Kroll in Michel Zenrufinens Vergangenheit nach belastendem Material zu suchen. Kroll hatte ja hier für dieses WM-Komitee von Katar gearbeitet. Sie haben ganz viele verschiedene Auftraggeber, aber sie haben eben den Ruf, dass sie da auch an den Rand der Legalität gehen, um an die gewünschte Information zu kommen. Es geht um Millionen, Milliarden von Franken, Dollar, Euro. Da stehen ganz, ganz gewichtige finanzielle Interessen auf dem Spiel. Und da, wo Geld fließt, da sind die auch dabei. Weder Kroll noch Katar haben sich zu Anfragen des Schweizer Journalisten geäußert. Die FIFA-Ethikkommission sprach Spanien und Katar von einer illegalen Absprache frei. Auch das Zentrum für Sicherheit in Katar, das ICSS, arbeitet mit einer sogenannten Strategic Intelligence Firma zusammen. Ihr Name? Quest. Seit 2005 wird das britische Sicherheitsunternehmen vom ehemaligen Londoner Polizeichef Lord John Stevens geführt. Stevens hat nach seiner aktiven Zeit bei der Polizei sowohl den Premierminister Gordon Brown als auch David Cameron in Sicherheitsfragen beraten. Das Angebot von Quest an Sportveranstalter und Funktionäre ist breit. Es geht um Aufklärung von Korruption und Betrug im Sport, die Evaluierung von Sportstätten, aber auch um Hintergrundinformationen über potenzielle neue Geschäftspartner. Dem Staat sind, was unser Angebot angeht, Grenzen gesetzt. Nehmen wir zum Beispiel den Pferde- und Reitsport. Wir sind für den Weltreitverband verantwortlich für die Integrität und alle relevanten Sicherheitsaspekte. Dabei ist Kontinuität absolut wichtig, nicht nur für den Reitsport oder die Olympischen Spiele. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr über mit vertraulichen Informationen, befassen uns mit Beschwerden des Verbandes und wir haben eine Hotline, über die sich Funktionäre und Sportler an uns wenden können. Das gilt auch für den englischen Tennis- und Fußballverband. Zu den Mitarbeitern von Quest zählen laut Lord John Stevens ehemalige polizeiliche Ermittler, ein ehemaliger Brigadegeneral, der mehrere Jahre geheimdienstliche Aktivitäten in Nordirland geleitet hat, sowie ein Mitglied der Special Air Service, einer Spezialeinheit der britischen Armee. Für unseren anonymen Informanten steht fest, dass Quest wie ein privater Nachrichtendienst arbeitet. Das kann man schon sehr deutlich sehen, wenn man sich die Biografien der Leute anguckt, dass eben ein sehr, sehr großer Teil selber früher in Nachrichtendiensten gearbeitet hat oder bei der Polizei. Das ist besonders in Frankreich so oder in Großbritannien, dass viele Firmen ehemalige Polizisten, auch leitende Polizisten, beschäftigen, die dann auch nicht nur das Fachwissen haben, sondern auch die entsprechenden politischen Kontakte. Und viele der Aufgaben, die dann diese Firmen übernehmen, bewegen sich dann in einem polizeilichen Bereich. Quest hat ein sehr breites Portfolio. Ursprünglich haben sie sich auf den Schutz reicher Einzelpersonen oder Familien konzentriert. Im Nachhinein haben sie erkannt, dass man mit Sportgroßveranstaltungen auch Geld verdienen kann. Und da sind die gut mit eingestiegen. Der Geschäftsführer des ICSS, Helmut Spahn, verteidigt die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Quest. Auch wenn manch eine Firma den Ruf der Branche beschädigt hat, für ihn sind Intelligence-Firmen deshalb noch keine privaten Geheimdienste. Hier gibt es auch klare rechtliche Vorgaben, was geht und was nicht geht. Natürlich hat man auch Verbindungen sicherlich hier und da in den staatlichen Bereich. Aber entscheidend ist, dass Informationen, die generiert werden, absolut belastbar sind. Also es macht keinen Sinn, sich aufgrund von Gerüchten in irgendeiner Art und Weise dann in der Sicherheitsvorbereitung leiten zu lassen. Man muss dann einfach schauen, habe ich die eigenen Ressourcen, habe ich das eigene Wissen, um das abzudecken, oder muss ich mir ein Stück weit externen Rat einkaufen? Man kann nicht, ich sag mal, in allen Bereichen einen Experten im Haus haben. Externen Rat kaufte sich auch der Herrscher von Dubai ein. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Besitzer mehrerer tausend Pferde und leidenschaftlicher Distanzreiter, wurde bereits 2009 wegen Dopings im Pferdesport für 6 Monate gesperrt. Als die britische Polizei 2013 in seinem Privatflieger verbotene Medikamente für seinen Pferdestall fand, beauftragte Scheich Mohammed die Beratungsfirma Quest mit der Untersuchung des Falles. Also eben jenen Lord Stevens, der auch Vorsitzender der Sicherheits- und Integritätsabteilung des Weltreiterverbandes FEI ist. Ein klarer Interessenskonflikt, was weder Scheich Mohammed noch die Präsidentin der FEI, Prinzessin Haya von Jordanien, problematisch fanden. Prinzessin Haya ist die Ehefrau des Herrschers von Dubai. Das Ergebnis der Untersuchung sprach den Scheich dann von allen Vorwürfen frei und die Vergehen seinem Personal zu. Präsident Putin verspricht die sichersten Spiele aller Zeiten. Unter anderem auch mit Kriegsschiffen, Luftabwehrraketen oder dem Einsatz von Drohnen. Am neuen Olympia-Bahnhof in den Bergen wird jeder Bus auf Sprengstoff untersucht. Erst dann lässt man die Passagiere einsteigen. Die Kontrolle der Kommunikation per Telefon. Vor der Abfahrt zu den Olympia-Anlagen werden die Türen dann versiegelt. Niemand darf unterwegs zu oder aus. Alle 150 Meter ist eine Patrouille. Zwei Polizisten vor Sprengstoff in Zahnpastatuben auf Russlandflügen. Stehen da an jeder Haltestelle Milizen. Sicherheitsvorkehrungen sind sehr gut und ich fühle mich sicher. Ich teile die Sorgen der Ausländer nicht. Noch nie haben olympische Sommer- oder Winterspiele so hohe Sicherheitskosten verursacht wie die im russischen Sotschi. Zwischen 2 bis 3 Milliarden US-Dollar. Der Kurort am Schwarzen Meer galt als Ziel erster Kategorie für islamistische Attentäter. Die politisch brisanten Regionen im Nordkaukasus liegen nur ein paar hundert Kilometer entfernt. Mehr als 100.000 Einsatzkräfte von Militär, Polizei und Geheimdienst sollen für die Sicherheit gesorgt haben. Dazu Hubschrauber, Kampfflugzeuge und Jagdbomber. Die US-Regierung hatte 2 Kriegsschiffe im Schwarzen Meer stationiert, mit zusätzlich 600 Spezialeinsatzkräften der Kriegsmarine. Anschläge gab es keine. Doch Helmut Spahn fordert ein Umdenken. Natürlich sind Terroranschläge im Vorfeld von Großveranstaltungen wie zum Beispiel jetzt in Sotschi besonders zu bewerten. Aber es ist dann aber auch relativ einfach zu sagen, ja, wir müssen jetzt Sicherheitsmaßnahmen nach oben fahren und das alles intensivieren. Man wird dann wenig Kritik erfahren, weil natürlich keiner das Risiko eingeht und sagt, naja, das ist vielleicht alles ein Stück weit übertrieben und es passiert dann vielleicht doch etwas. Also es ist eine kleine Problematik, hier die richtige Balance zu finden. So glaube ich, dass in Sotschi ohne die Bombenanschläge in Wolgograd man natürlich mit weniger Personal das Event hätte abgewickelt. Ich denke, dass die Sicherheitsarchitektur, auch die Mentalität natürlich in Osteuropa, in Russland eine andere ist wie in Mitteleuropa und in Westeuropa. Was nicht bedeutet, dass das alles schlecht ist. Aber ich glaube, man muss sich sicherlich internationalen Standards ein Stück weit mehr annähern und auch ein Stück weit mehr Verantwortung in private Hände geben, wobei natürlich die letztendliche Verantwortung für Sicherheit immer bei der Polizei liegen wird. In Sotschi wurden vor allem die allgegenwärtigen Sicherheitsvorkehrungen kritisiert. Im Vorfeld der Spiele wurden Mediengesetze verschärft. Während der Spiele gab es Verhaftungen friedlicher Demonstranten. Sicherheit auf Kosten der Besucher? Und auch das nächste große Sportevent in diesem Jahr wirft bereits seine Schatten voraus. Historically, you might have in mind that Brazil has not faced or incurred. Historisch gesehen musste sich Brasilien noch nie mit globalen Bedrohungen wie etwa dem Terrorismus auseinandersetzen. Aber natürlich ist Terrorismus ein Aspekt, der von den Organisatoren sehr ernst genommen wird, sagt Colonel Nelson Garcia von der brasilianischen Militärpolizei. Im Juli 2014 ist Brasilien Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Und nicht nur das, denn 2016 finden in Rio de Janeiro auch noch die Olympischen Sommerspiele statt. Zwei Sport-Großveranstaltungen binnen zwei Jahren. Einen ersten Vorgeschmack, auf was die brasilianischen Sicherheitsbehörden sich einstellen können, gab es im Sommer 2013. Während des FIFA-Konföderationenpokals, einem Turnier, das als Generalprobe für die WM in Brasilien ausgetragen wurde, kam es zu landesweiten Protesten. In einem Land mit großen sozialen Gegensätzen gingen mehr als 200.000 Menschen auf die Straße und protestierten gegen gestiegene Lebenshaltungskosten und die weit verbreitete Korruption. Die größten Proteste eskalierten in Gewalt und Straßenschlachten. Regierung und FIFA spielten die Unruhen herunter. Dennoch kritisieren Experten wie Juliette Kayem, die ehemalige Sicherheitsexpertin der US-Regierung, die Vorbereitungen im Gastgeberland. Brasilien hat ein Wahrnehmungsproblem, das sie schnellstmöglich lösen müssen. In den Medien gab es Berichte darüber, dass der Stadionbau zu schleppen sei, über 100 wegen Korruption verhafteter Polizisten, alle möglichen Korruptionsvorwürfe. All das muss Brasilien in den Griff bekommen und sicherstellen, dass der öffentlichen Auffassung von Schutz und Sicherheit Rechnung getragen wird. Of safety and security is satisfied. Colonel Nelson Garcia sieht sein Land und die Sicherheitsbehörden dennoch gut vorbereitet. Die fast 900 Millionen US-Dollar, gut investiertes Geld. Getreu dem Motto, viel hilft viel. Lange galt vor allem Rio als eine der gewalttätigsten Städte Südamerikas. Neben 150.000 Polizisten und Soldaten wird es während der WM auch 20.000 private Sicherheitskräfte geben. Die staatlichen Sicherheitsbehörden tragen die Hauptverantwortung. Aber sie werden sich mit internationalen privaten Ordnungskräften zusammenschließen. Über Strukturen, die ich selbst zusammen mit lokalen Polizeikräften entwickelt habe. Diese Strukturen beinhalten Kommandozentralen, in denen Repräsentanten aller Sicherheitskräfte präsent sein werden, um einen reibungslosen Austausch zu gewährleisten. Davon werden wir alle profitieren und so können wir eine effektive Zusammenarbeit vor Ort garantieren. Es ist sehr wichtig, dass wir endlich die wirtschaftlichen Aspekte der Sicherheit in den Griff bekommen, von bewährten Verfahren lernen und günstigere Praktiken entwickeln. Das müssen wir kontrollieren. Sonst wird sich in Zukunft keiner mehr Sportgroßveranstaltungen leisten können. Auch das ICSS wird während der WM in Brasilien vor Ort sein. Es gibt eine Kooperation mit dem brasilianischen Justizministerium zum Thema Nachhaltigkeit sportlicher Großveranstaltungen. Das betrifft die Weltmeisterschaft 2014, sowie die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Einen offiziellen Auftrag von Seiten des lokalen Organisationskomitees oder der FIFA, jetzt für die WM, haben wir nicht. Wir werden dort wohl im Auftrag von Katar 2022 aktiv werden, aber natürlich auch parallel Wissen für uns im Prinzip sammeln. Wir hatten die Möglichkeit, beim Confed Cup wirklich hinter die Kulissen zu schauen. Wir hatten Akkreditierungen für alle Bereiche. Wir konnten Meetings machen mit Polizei, mit dem Sicherheitschef der WM 2022 und konnten uns dann tatsächlich auch die Umsetzung vor Ort anschauen, was ganz entscheidend ist, um ganz einfach ja, Lücken eventuell festzustellen oder auch das zu fördern, was gut ist. Doch dem ICSS geht es nicht nur um die Vorbereitung der WM 2022. Sollte das brasilianische Organisationskomitee trotzdem noch Hilfe benötigen, das ICSS stünde bereit. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt auf dem Weg zum Event hin vielleicht auch noch eine Kooperation mit dem lokalen Organisationskomitee ergibt. Das ist nicht auszuschließen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn man uns heute anruft, wir morgen vor Ort sein können, aber so ähnlich ist es. Das hat ein Stück weit was mit Vorbereitung zu tun und ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Es bedarf dann natürlich erstmal wieder einer Lagebeurteilung vor Ort. Das ist dann, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber in der Regel würden wir auch kurzfristig logischerweise ja unterstützen können. Ein Auftrag von vielen. Obwohl das Zentrum für Sportsicherheit erst 2011 ins Leben gerufen wurde, kann das ICSS in relativ kurzer Zeit bereits etliche hochkarätige Aufträge vorweisen. Für die Eishockey-WM 2012 in Finnland und Schweden wurde das Risikomanagement und die Krisenkommunikation übernommen. Helmut Spahn wurde im Rahmen seiner Funktion als Geschäftsführer des ICSS vom Europäischen Fußballverband UEFA 2012 und 2013 jeweils für die Champions League-Endspiele der Männer als Sicherheitsfunktionär verpflichtet. Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Europäischen Handballverband. Für das Organisationskomitee der Fußball-WM 2018 in Russland war man an der Evaluierung der Spielorte beteiligt. Und natürlich arbeitet das ICSS auch am Sicherheitskonzept für die WM 2022 in Katar mit. Von einer Monopolstellung will Helmut Spahn dennoch nichts wissen. Monopolstellung, das hört sich, glaube ich, ein Stück weit negativ an. Was wir versuchen anzustreben ist, dass wir sicherlich ja, vielleicht in 3 oder 4 oder 5 Jahren die zentrale Anlaufstelle sind. Wenn ja, ein Veranstalter sich von Fragen konfrontiert sieht und überlegt, wer könnte mir helfen, wo ist denn Wissen vorhanden, um diese Fragen zu beantworten, dass er sagt, hey, da gibt es das ICSS und da nehme ich mal Kontakt auf. Das ist die generelle Idee. Vielleicht benötigt der Emir von Katar diese Hilfe bald selbst. Die Korruptionsvorwürfe bezüglich der WM-Vergabe an das Emirat werden weiterhin von der FIFA-Ethikkommission untersucht. Und auch die versprochenen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen werden international aufmerksam beobachtet. An Expertise in Krisenmanagement fehlt es in Katar wohl nicht. Die Sportschützer. Ein Feature von Benjamin Best. Es sprachen Philipp Scheppmann, Daniel Werner, Oliver Krietsch-Mazura, Tatjana Klasing, Hendrik Stickhahn und Markus Friedmann. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Ellen Verstegen. Regie Thomas Leutzbach. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2014.